Thank you. We'll be right back. forgotten kiss, for all the memories, for all the times a look said all we had to say. You played your part so well, a modern Romeo. You came on Cupid's wings and then you flew. There's something wrong. We'll be right back. like a priceless jewel buried in dark layers of soil and stone. Earth radiates her brilliant beauty into the caverns of space and time. Perhaps you are aware of those who watch over your home and experience it as a place to visit and play with reality. You are becoming aware of yourself as a game master. We'll be right back.

Thank you. I know you want me. Thank you. Thank you. Strahl fliegt und Wolkenjäger, Trübsalmörder, Himmelsfeger, Brausender, wie lieb ich dich, sind wir zwei nicht eines Stoßes, eines Loses Vorbestimmte, ewiglich. Hier, auf glatten Felsenwegen, lauf ich tanzend dir entgegen, tanzend, heizend und singst, der du ohne Schiff und Ruder als der Freiheit freister Bruder über wilde Meere springst. Kaum aber hört ich dein Rufen, stürmte zu den Felsenstufen hin zur gelben Wand am Meer. Heil! Da kamst du schon gleich hellen Diamanten Stromes schnellen Sieger von den Bergen her. Erster Morgenröten stürzt, raffen wir von jeder Blume eine Blüte uns zum Kranz, tanzen wir gleich Troubadouren zwischen Heiligen und Huren, zwischen Gott und Welt den Tanz. Wer nicht tanzen kann mit Winden, fort aus unserem Paradies. Tanz!